Aufgabe 6. Alle Passagiere gebucht auf Lufthansa 969 nach Frankfurt am Main, bitte beachten. Die Nummer des Flugsteigs hat sich geändert. Bitte begeben Sie sich zu Flugsteig 12. Ihr Flug geht heute ausnahmsweise ab Gate 12. Wegen des schlechten Wetters wird sich die Abflugzeit um 15 Minuten verzögern. Wir bitten um Verständnis.